ist nicht bekannt, wer das Gespräch führt, welchen Spielraum die irakischen Militärs haben. Dies wird Rückschlüsse darauf zulassen, wie fest Saddam Hussein noch im Sattel sitzt. Irak wird versuchen, zumindest intakte Reste der von den Alliierten zusammengedrängten Truppen zu retten, auch und gerade Material. General Schwarzkopf, Prinz Khalid bin Sultan, Sir Peter de la Billière, der französische Vier-Sterne-General, Michel Roquejoffre als die Spitzenmilitärs der Alliierten, dürften darauf drängen, dass Irak sein Kriegsmaterial völlig verliert. Von Verhandlungen kann nicht die Rede sein. Die Verschiebung des Termins lässt irakische Probleme erkennen, vielleicht auch politischer Art. Das verhaftete amerikanische CBS-Fernsehteam ist bereits in Bagdad freigelassen worden. Morgen bestehen die Alliierten auf der Freilassung aller Gefangenen. Nach ersten Meldungen aus Bagdad hat das Team alliierte Piloten gesehen, sie seien gefoltert worden. Die Irakis stecken für das Militärtreffen in den allergrößten Schwierigkeiten, haben nach neuesten Zahlen mindestens 22.000 Kuwaitis verschleppt. Wissen sie überhaupt selbst in dem irakischen Chaos, wo die sind? Den Irakis werden von alliierter Seite massive, dokumentierte Kriegsverbrechen vorgehalten werden. Wie sehen die Konsequenzen aus? Die Alliierten haben sicher ein Interesse daran, dass die mittlerweile auf 200.000 geschätzten Gefangenen so schnell wie möglich nach Irak zurückgehen. Sie kennen das wahre Ausmaß der Katastrophe und die Erbärmlichkeit der militärischen Führung. All dies erhöht den politischen Druck auf Saddam Hussein. Aufstände gegen sein Regime lassen sich nicht nachweisen, wohl aber zumindest im südlichen Basra der Zusammenbruch jeder Ordnung und Kontrolle. In Riad konferieren irakische Oppositionelle nach Meldungen der französischen Nachrichtenagentur AFP, streben sie angeblich an, in Basra eine Gegenregierung auszurufen. Ein kuwaitischer Student aus Basra zurück hat berichtet, die Menschen hätten auf der Straße getanzt und gerufen, Saddam ist am Ende, die Armee ist kaputt. Mit Vorsicht allerdings ist auch ein weiterer Bericht zu genießen. Ein anderer Augenzeuge erklärt, ein Panzer habe 3 oder 4 Schüsse mit seiner Kanone auf ein Porträt Saddam Husseins abgegeben, direkt beim Hauptquartier der Baath-Partei. Angeblich versuchen vor allem auch Parteifunktionäre, sich abzusetzen. Die Flussübergänge ins Zweistromland hinauf nach Bagdad sind zerstört. Im Westen stehen die Alliierten und versperren den Ausweg. Vor Basra stauen sich Tausende von Soldaten und ihre Fahrzeuge. Ebenfalls unbestätigt ist, dass Soldaten aufeinander schießen. Es ist unklar, wo die Grenze zwischen Auflösung, Panik, Chaos und dem Aufstand verläuft. Es wird nun nicht mehr geschossen und bombardiert am Golf. Politik ist wieder gefragt und dies besonders von den Vereinten Nationen, die sich ja in den vergangenen Wochen mit ihrem Schweigen nicht wenig Kritik eingehandelt haben. Nun hat der Weltsicherheitsrat über einen amerikanischen Entschließungsentwurf zu beraten. Aus New York, Friedrich Wilhelm Kramer. In der UNO beginnt man die Frage zu stellen, ob es klug ist, den Irak durch gewaltige Reparationsforderungen, fortdauerndes Wirtschaftsembargo und die Verweigerung von Wiederaufbauhilfe zu bestrafen. Die Resolution, die der Sicherheitsrat wahrscheinlich in der Nacht zum Sonntag verabschieden wird, ist auf amerikanisches Betreiben so formuliert, dass der Irak auf Jahre hinaus ökonomisch stranguliert bliebe, falls es bei diesen Strafmaßnahmen tatsächlich bliebe. Bagdad soll im Prinzip für alle Schäden und Verluste aufkommen, die Kuwait und anderen Staaten, einschließlich deren Bürger und Unternehmungen, als Folge der Besetzung Kuwaits und des Krieges entstanden sind. Nach ersten Schätzungen wären das mehrere 100 Milliarden Mark. In der UNO hofft man darauf, dass nach einer gewissen Beruhigung der Lage von der Einschränkung gebraucht wird, dass diese Reparationen nur im Prinzip fällig sind. Es wird von den USA abhängen, ob sie auf der finanziellen Knebelung des Irak bestehen oder später mit Teilreparationen zufrieden sind. Man vermutet, dass Washington die vom Sicherheitsrat sanktionierte breite Skala von Strafmaßnahmen gegen den Irak dazu benutzen will, den Sturz Saddam Husseins zu erzwingen. UNO-Generalsekretär Pérez de Cuellar erklärte in einem Interview, er sei gegen die Methode, mit wirtschaftlichem und finanziellem Druck den Irak zu zwingen, Saddam zu vertreiben. In stundenlangem Tauziehen um die Formulierung dieser Resolution, deren Entwurf von den USA stammt, erreichten die Sowjetunion, China sowie die Gruppe der Blockfreien einige Abmilderungen. So wird den USA nicht länger die ausdrückliche Genehmigung erteilt, den Krieg sofort wieder beginnen zu dürfen, wenn sie meinen, der Irak erfülle nicht alle Kapitulationsbedingungen. Da aber die weitere Gültigkeit der Resolution 678 vom 29. November bestätigt wird, in der die USA und ihre Verbündeten zur Kriegführung ermächtigt worden waren, können sich die USA jederzeit auch darauf berufen. Während die Fortdauer des Waffenembargos gegen den Irak keine Meinungsverschiedenheiten aufwirft, löst die geplante ökonomische und finanzielle Knebelung Sorge und Zweifel aus. Von Amerika könne der Irak keinen Pfennig Wiederaufbauhilfe erwarten, sagte Bush am Freitag. In der UNO baut man aber darauf, dass früher oder später ein Marshallplan-ähnliches Wiederaufbauprogramm für die Golfregion doch Gestalt annimmt. Die Resolution, die jetzt verabschiedet wird, empfiehlt nur Wiederaufbauhilfe für Kuwait. An sich ist der Beginn der internationalen Tourismusbörse in Berlin nicht ein Thema für eine Sendung wie diese, aber diesmal gibt es tatsächlich einen Zusammenhang zwischen Politik und Tourismus. Das Ende des Golfkriegs macht sich nämlich bemerkbar. Aus Berlin, Klaus. Syrien, von den USA lange Zeit als Drahtzieher des internationalen Terrorismus angeprangert, hat nach Angaben der Washington Post Anschläge gegen Einrichtungen in Ländern der Golfallianz wirksam verhindert. Das Blatt zitiert heute den stellvertretenden Direktor der amerikanischen Bundespolizei FBI mit den Worten, Damaskus habe die Terrororganisationen unter seiner Kontrolle zurückgehalten. Nach den Angaben der Washington Post hat auch der Iran die unter seinem Einfluss stehenden Terrorgruppen angewiesen, den irakischen Aufruf zum Heiligen Krieg zu ignorieren. Außerdem sei ein Netzwerk irakischer Agenten mit Hilfe von rund 30 Staaten lahmgelegt worden. Die israelische Luftwaffe hat heute Angriffe auf palästinensische Stellungen im Südlibanon geflogen. Dabei wurden nach Angaben aus libanesischen Sicherheitskreisen mindestens 4 Menschen verletzt. Die Israelis hätten mehrere Raketen auf Positionen der Fatah-Gruppe von PLO-Chef Arafat abgefeuert, hieß es. Doch zunächst zum politischen Geschehen. Die Waffenstillstandsverhandlungen zwischen Vertretern der Alliierten und des Iraks wurden zunächst einmal, anders als ursprünglich geplant, um 24 Stunden verschoben. Der Wunsch kam aus Bagdad, es hieß, aus technischen Gründen sei man nicht in der Lage gewesen, schon am Samstag mit den Gesprächen zu beginnen. Doch seit heute Morgen laufen die Verhandlungen und, meine Damen und Herren, Sie haben es eben in den Nachrichten gehört, anscheinend sind sie schon beendet worden. Marcel Pott in Amman, Frage an Sie, was ist denn dabei herausgekommen genau? In weniger als 2 Stunden haben die irakischen Offiziere gegenüber General Schwarzkopf und seinem saudischen Kollegen Prinz Sultan alle Bedingungen erfüllt. Jedenfalls sagt General Schwarzkopf dieses. Er sagt, man ist auf dem Weg zu einem dauerhaften Frieden. Die irakische Seite ist bereit, sämtliche Bedingungen zu erfüllen. Man wird beginnen mit der unmittelbaren Freilassung der Kriegsgefangenen, der Freilassung der verschleppten kuwaitischen Bürgerinnen und Bürger, die in die Tausende gehen soll. Die irakische Seite hat wohl während dieses Treffens auch schon Informationen an General Schwarzkopf gegeben über die Minenfelder, die der Irak im Persischen Golf und auch im Kriegsgebiet in Kuwait und im Südirak gelegt hat. Und die Unterzeichnung des Waffenstillstandsabkommens wird auf sich warten lassen müssen, so General Schwarzkopf, bis alle Bedingungen erfüllt sind. Auch die klare Aussage des Iraks, dass man die Annexion Kuwaits widerruft, offiziell, damit muss das alles beginnen, und dass man auch das gestohlene kuwaitische Eigentum, was sich ja immer noch in irakischen Händen befindet, zurückgibt. Und erst nach Unterzeichnung dieses Waffenstillstandes wird dann mit dem Rückzug der alliierten Besatzungstruppen aus dem Südirak begonnen. Das Treffen hat übrigens im besetzten südirakischen Gebiet stattgefunden. Herr Pott, das sind ja nun alles Saddam-Getreue, die dort am Verhandlungstisch sitzen. Nun häufen sich natürlich auch die Meldungen seit Tagen, dass es Widerstand im Irak gegen Saddam gibt. Wie verbindlich sind denn eigentlich die Vereinbarungen, die man da bisher getroffen hat? Es ist ja immerhin nicht auszuschließen, dass Saddam stürzen könnte. Die Identität der irakischen Offiziere, die an diesem Treffen teilgenommen haben, ist unklar. Aber man wird davon ausgehen können, dass sie Zusagen gemacht haben, die auch von höchster Seite autorisiert sind. Denn Saddam Hussein ist nicht in der Lage, Gegenbedingungen zu stellen. Er spricht hier durch seine Offiziere aus einer absoluten Situation der Schwäche heraus. Und man wird abwarten müssen, ob es seiner Rechtfertigungspropaganda gelingt, dem irakischen Volk weiszumachen, dass der Irak hier gegen die Alliierten einen Sieg erfochten hat und vor allen Dingen verhindern konnte, dass der Irak territorial zersplittert wurde durch diesen Angriff der Imperialisten, so die Rechtfertigungspropaganda. Marcel Pott in Amman, vielen Dank. Meine Damen und Herren, im Zusammenhang mit dem Krieg am Golf war neben der amerikanischen Regierungsstadt Washington New York der wichtigste Ort, wo politische Entscheidungen fielen. Dort nämlich wurden seit dem 2. August 1990 insgesamt 12 UN-Resolutionen gegen den Irak verabschiedet. In der vergangenen Nacht tagte der UN-Sicherheitsrat erneut. Martin Ebbing, Sie haben die Sitzung verfolgt, in der die USA eine Entschließung einbrachten, über die nach langen Beratungen abgestimmt wurde. Was stand denn genau drin in der Entschließung und wurde sie auch angenommen? Ja, vielleicht das Wichtigste ist, dass diese Entschließung 6 Stunden vor dem Treffen der beiden militärischen Seiten in der irakischen Wüste von dem UN-Sicherheitsrat verabschiedet wurde. Und dieser zeitliche Zusammenhang ist nicht unbedeutend, denn im Wesentlichen enthält das neue Dokument dieselben Forderungen und Bedingungen, die auch Präsident Bush für einen formellen Waffenstillstand gestellt hat und denen, wie wir jetzt gerade gehört haben, der Irak nahezu bedingungslos zugestimmt hat. Zu Beginn der UN-Resolution der 13. also wird noch einmal betont, dass alle 12 bisher zum Golfkonflikt verabschiedeten Resolutionen des Sicherheitsrates nach wie vor ihre Gültigkeit besitzen und besonders hervorgehoben wird, dass Irak auch formell seine Annexion Kuwaits widerrufen und alle aggressiven Handlungen aufgeben muss. Dann wird es detaillierter und da geht es dann um die Rückführung von Kriegsgefangenen, um die Reparationszahlung und um die notwendigen Informationen, um Minen sowie biologische und chemische Waffen in Kuwait und dem jetzt eingenommenen irakischen Gebiet ausfindig zu machen. Für eine Reihe von Auseinandersetzungen unter den Mitgliedstaaten im Vorfeld dieser Sitzung in der vergangenen Nacht sorgte eine Formulierung im ursprünglichen amerikanischen Resolutionsentwurf, nach der die alliierten Streitkräfte jederzeit die Kampfhandlungen wieder aufnehmen können, wenn der Irak gegen die gestellten Bedingungen verstoßen sollte. Stattdessen heißt es jetzt, die vorangegangene Resolution 678 bleibe weiter in Kraft, die die Alliierten ermächtigte, alle notwendigen Mittel einzusetzen, um den Irak aus Kuwait zu vertreiben. Und dieser Wunsch der USA nach größerer Handlungsfreiheit war für den kubanischen Vertreter ein Beleg dafür, dass auch diese Resolution keinen anderen Zweck erfülle, als der amerikanischen Außenpolitik einen Freibrief auszustellen. Der Sicherheitsrat sei mit der vorliegenden Resolution dabei, so wörtlich wie schon mit der Autorisierung aller notwendigen Mittel zur Befreiung Kuwaits, alle Verantwortung an die Alliierten zu delegieren und sich selbst auf die Zuschauerbank zu verbannen. In der Tat, auch wenn Kuba der einzige Vertreter war, der in dieser Richtung argumentiert hat, in der Tat fällt auf, dass von Seiten der Vereinten Nationen weder die Rede war von eigenen Friedenstruppen, die an den Golf geschickt werden sollten, noch von einem direkten Waffenstillstand, sondern dass die ganze Resolution mehr eine Rückendeckung, Rückenstärkung war für General Schwarzkopf bei seinen Verhandlungen in der Wüste. Herr Ebbing, mit Bitte um kurze Antwort. Heute um 22 Uhr mitteleuropäischer Zeit tritt der Sicherheitsrat erneut zusammen. Was ist von dieser Sitzung zu erwarten? Es geht um die Frage des Handelsembargos. In dieser letzte Nacht verabschiedeten Resolution ist dieser Punkt ausgelassen worden. Es geht um eine Reihe von Staaten, die sagen, wir sind eine teilweise Aufhebung des Handelsembargos sei im Interesse der Zivilbevölkerung des Iraks notwendig und darüber wird heute Nacht beraten werden. Vielen Dank, Martin Ebbing, nach New York. Über die Zukunft des Nahen und Mittleren Ostens, vor allem über eine Friedensordnung, gilt es nun neu nachzudenken. Das war schon immer in der Vergangenheit etwas schwierig, aber nach dem Krieg dürften viele Fronten erst recht verhärtet sein. Vor beiden Häusern des ägyptischen Parlaments äußerte sich heute Hosni Mubarak, der Präsident, zu einer möglichen Friedensordnung in der Region. Es war das erste Mal, dass er sich nach Verkündung der Waffenruhe zu Wort meldete. Unser Korrespondent Thilo Kössler in Kairo sagt Ihnen, ob Mubarak Neues vorschlagen konnte. Es war eine Rede der Abrechnung mit dem irakischen Staatschef Saddam Hussein, es war aber auch eine Rede der Zukunftsvisionen. Hosni Mubarak nannte den jetzigen Zeitpunkt nach dem Ende des Krieges einen historischen Moment zwischen Licht und Schatten, Sieg und Niederlage, Hoffnungen und Schmerzen. Und er nannte die vergangenen Monate die härtesten in seiner Amtszeit. Er habe sich dazu entschlossen, auch militärisch gegen den Irak vorzugehen, nachdem er immer und immer wieder an Staatschef Saddam Hussein appelliert hatte, das besetzte Kuwait wieder zu verlassen und zum Völkerrecht zurückzukehren. Die Antworten aus Bagdad seien jedoch stets unverschämt, ja obszön gewesen. Saddam Hussein habe sich vom Rat der Ignoranz leiten lassen, er sei kranken Träumen gefolgt, mit seiner Politik der Aggression und Taktik zum Führer der arabischen Welt aufsteigen zu können. Der ägyptische Präsident betonte auch nochmals, dass es nicht das Ziel der ägyptischen Politik gewesen sei, den Irak zu zerstören oder das irakische Volk zu vernichten. Wir sind zutiefst unglücklich über die verheerenden Zerstörungen, sagte Mubarak. Das ägyptische Volk sei immer der Bruder des irakischen Volkes gewesen und sei es auch weiterhin. Mubarak kündigte an, beim Wiederaufbau des Irak helfen zu wollen. Den Schwerpunkt seiner einstündigen Rede, die in Fernsehen und Rundfunk übertragen wurde, setzte der ägyptische Präsident jedoch auf die anstehenden Probleme der Zukunft und ihre Lösungsmöglichkeiten. So müsste die Palästinenserfrage schnellstens angegangen werden, damit Frieden in der Region einkehren könne. Das palästinensische Volk dürfe niemals mehr zum Werkzeug der Manöver, der Taktik und der arabischen Konspiration werden. Nach der furchtbaren Katastrophe des Krieges müssten die arabischen Staaten jetzt für die Sicherheit in der Region sorgen und für die Einheit und den Schutz der arabischen Welt eintreten. Es gehe zudem darum, die Prinzipien der Gerechtigkeit zu verwirklichen und eine neue wirtschaftliche Ordnung zu schaffen, die allen Staaten ökonomische Entwicklung garantiere. Mubarak trat für die Regelung offener Grenzfragen in der Region ebenso ein wie für die Lösung des Libanon-Problems und er plädierte dafür, langfristig sämtliche Massenvernichtungswaffen in der Region abzuschaffen. Dabei erwähnte er auch ausdrücklich Israel. Fundamentalisten steckten, die im Irak einen Gottesstaat nach dem Muster von Ayatollah Khomeini errichten wollten. Die iranische Nachrichtenagentur IRNA meldete ebenfalls Demonstrationen in mehreren Orten, die unter den Augen der irakischen Sicherheitskräfte stattfänden, die jedoch nicht eingeschritten seien. Es bleibt abzuwarten, inwieweit diese Berichte den Tatsachen entsprechen. Sollten sie zutreffen, ist darüber hinaus abzuwarten, ob dadurch die Herrschaft von Saddam Hussein wirklich ins Wanken geraten kann. Viel ist in diesen Tagen von einer friedlichen Nachkriegsordnung im Nahen Osten die Rede. Als größtes Problem wird dabei immer wieder die Palästinenserfrage genannt. Auch vom ägyptischen Staatspräsidenten Mubarak in seiner heutigen Rede vor dem Parlament. Es handelt sich um Anhänger eines Fundamentalisten, der in Teheran residiert, einem langjährigen Gegner von Saddam Hussein, Mohammed Bakr al-Hakim. Und er ist der Chef des obersten Rates der islamischen Revolution im Irak. Er will einen islamischen Gottesstaat im Zweistromland nach dem Muster von Ayatollah Khomeini. Und das hat natürlich im Irak große Wellen geschlagen, weite Kreise in der Bevölkerung, auch jene, die gegen das Regime, das Terrorregime von Saddam Hussein sind, wollen natürlich nicht, dass die Fundamentalisten im Südirak einen Gottesstaat errichten. Könnten die Unruhen von Basra auf Bagdad übergreifen und würde dann nicht ein zweites Libanon drohen? Also die Libanisierung des Irak, dieses Auseinanderfallens der territorialen Einheit dieses Landes entlang der ethnischen und religiösen Linien ist eigentlich immer schon befürchtet worden, verhindert worden durch die starke Hand der Zentralgewalt in Bagdad. In dieser Situation, denke ich, konnten die Aufständischen nach vorne stürmen, weil der Südirak den Zugriff von Saddam Hussein entzogen ist. Wir müssen in dem Zusammenhang unterstreichen, dass dort ja die Alliierten gegenwärtig die Besatzungsmacht darstellen und dass die Soldaten von Saddam Hussein, die ihm unverändert treu ergeben sind, hier natürlich nicht so agieren könnten wie in normalen Zeiten. Ich glaube nicht, dass die Fundamentalisten in Bagdad die Macht ergreifen können zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Denn dort sitzt Saddam umgeben von seinen Leutnants, gestützt auf seinen Geheimdienst und auch auf Zehntausende von Soldaten der republikanischen Garden, die auf gar keinen Fall ein Interesse daran haben, von schiitischen Fundamentalisten regiert zu werden. Die Clique um Saddam Hussein sind mehrheitlich Sunniten, das heißt also, die Minderheit, die religiöse Minderheit im Irak, die Sunniten, beherrschen die religiöse Mehrheit. Die Schiiten, die enge kulturelle Beziehungen zu Persien haben seit Jahrhunderten und die eigentlich auch am politischen Leben nur am Rande teilhaben. Dazwischen irgendwo die Kurden, eine ethnische Minderheit, das sind ja keine Araber, aber auch Sunniten. Das ganze Bild ist ebenso verwirrend wie in vielen anderen Ländern in der Region auch. Und die Gefahr ist jedenfalls da. Ob es soweit kommt, muss gegenwärtig offen bleiben. Wie geht es eigentlich den ersten 10 Freigelassenen von heute Morgen? Nach allem, was wir wissen, sind sie in gutem und gesundem Zustand. So hat uns auch das Internationale Rote Kreuz hier in Amman bestätigt heute Vormittag. Und es scheint so zu sein, dass sie auf dem Landwege die Reise angetreten haben von Bagdad nach Amman. Sie werden hier wohl ihren jeweiligen Botschaften übergeben und dann ausgeflogen werden aus Jordanien. Wir kommen zur Golfkrise. Seit Tagen ist von wachsendem Aufruhr im Irak die Rede. Nach Angaben amerikanischer Geheimdienste und des Pentagon heute von heute Abend herrsche in 6 Städten Chaos. Vertreter des Regimes sollen verjagt worden sein. Im französischen Rundfunk wurde gemeldet, dass Iran die Unruhen unter der vorwiegend schiitischen Bevölkerung schüre. Im Norden des Landes greifen die Kurden zu den Waffen. Ulrich Tilgner, Sie kommen gerade aus Bagdad. Droht im Irak jetzt ein Bürgerkrieg? Ist das Regime des Saddam Hussein am Ende? Ich glaube nicht, dass Saddam Hussein am Ende ist. Aber es gibt sicherlich bürgerkriegsähnliche Zustände im Süden des Landes und man kann davon ausgehen, dass es auch in der Nordregion, also in den Gebirgsgegenden, in denen die Kurden leben, in den kommenden Tagen weitere Gefechte geben wird. Die Kurden sind bewaffnet. Sie haben angeblich eine Stadt besetzt. Ich glaube nicht, dass das der Fall ist, denn es ist eine sehr große Stadt, Süleymaniye, die Hochburg der Kurden. Saddam Hussein hat dort sehr viele Soldaten zusammengezogen gehabt, immer auf solche Entwicklungen vorbereitet. Aber diese Auseinandersetzungen am Rande zeigen, wie angebrochen tatsächlich die Herrschaft von Saddam Hussein ist. Er wird Schwierigkeiten haben, die Niederlage im Krieg zu verkraften. Es ist ja so, nach wie vor spricht man im Irak von einem Sieg gegen die Allianz, aber letztlich ist doch klar geworden, dass er den Krieg verloren hat. Isaac Ibrahim, das ist der stellvertretende Vorsitzende des Revolutionären Kommandorates, also der zweite Mann in der Machthierarchie, hat heute Provinzgouverneure aufgerufen, die Herrschaft Saddam Husseins zu stützen. Und wenn ein solcher Appell in dieser Form kommt, ist es ein Zeichen, dass die Zustände unübersichtlich werden. Aber zu der Auseinandersetzung im Süden, das ist ja ein Gebiet, was unter dem militärischen Schirm der USA, also der Truppen der USA und der Verbündeten steht. Von da aus kann Saddam Hussein dort nicht operieren, wie er es gerne möchte. Die Euphratbrücken sind zerstört worden in den vergangenen Wochen und die Gebiete, in denen jetzt Bevölkerungsteile rebellieren, liegen in Städten südlich des Euphrats. Also sie sind im Grunde dem Zugriff Saddam Husseins entzogen und sie haben den Schutz, die Truppen der Alliierten, die ja nach wie vor im Irak stationiert sind. Aber ich glaube, an diesen Entwicklungen kann man erkennen, dass die gesamte irakische Gesellschaft unter einer sehr, sehr großen Spannung steht. In Bagdad selbst, Herr Liminski, ist davon wenig zu spüren. Die Menschen sind sehr froh, dass der Krieg vorbei ist, das Leben normalisiert sich. Aber es gibt doch eine sehr gedrückte Stimmung, weil niemand weiß, wer gestorben ist. Es hat ja Tausende, Zehntausende von Toten in dem Krieg gegeben. Und auch das wird Rückwirkungen auf die zentralen Provinzen im Irak haben. Denn die Menschen machen sich natürlich Sorgen um ihre Angehörigen. Und ich könnte mir vorstellen, wenn bekannt wird, wer im Einzelnen gestorben ist, dass es dann auch eine weitere schwere Hypothek für Saddam Hussein sein wird. Herr Tilgner, Syrien, Ägypten und die Staaten des Golfrates haben heute in Damaskus über die Nachkriegsordnung konferiert. Was ist bei dem Treffen dieser 8 Außenminister bis jetzt herausgekommen? Es ist noch nicht bekannt, was im Einzelnen beschlossen worden ist. Aber der Plan, den diese Minister besprechen wollen, ist deutlich und klar. Sie wollen Truppen, arabische Truppen auf der arabischen Halbinsel stationieren. Sie sollen im Grunde die Landstreitkräfte der USA ablösen. Denn Saddam Hussein hatte ja in der arabischen Welt doch große Unterstützung erhalten durch seine Agitation gegen die ausländischen Truppen, gegen die Ungläubigen, die auf dem heiligen Boden Saudi-Arabiens stationiert seien. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Sitzung der entscheidende Schritt ist, dass jetzt doch arabische Truppen dort stationiert werden. Die Ägypter sind bereit, die Syrer auch. Denn Sie dürfen nicht vergessen, diese Stationierung wird bezahlt. Ägypten fehlt das Geld, Syrien fehlt das Geld. Von da aus könnte es ein Plan sein, um den Druck, der auf der Führung in Saudi-Arabien lastet, etwas zu mildern. Denn Saddam Hussein agitiert natürlich weiter. Er sagt immer wieder, wir haben den Krieg verloren, weil die Syrer, weil die Ägypter, weil die Saudis an der Seite der Amerikaner gekämpft haben. Und die Außenminister werden jetzt sicherlich versuchen, den Konflikt wieder zu arabisieren. Das heißt, Truppen dort zu stationieren, ein Lösungskonzept für den palästinensisch-israelischen Konflikt, also die arabisch-israelische Auseinandersetzung zu entwickeln, um das dann mit den Europäern zu besprechen. Ich glaube, es ist auch ein Stück Demonstration. Die arabischen Staaten, die an der Seite der USA waren und gekämpft haben, wollen Unabhängigkeit zeigen. Und das ist dieser Sinn der Außenministerkonferenz in Damaskus. Besten Dank, Ulrich Tilgner in Amman. Zu den Verlierern des Krieges gehört auch die PLO, insbesondere ihr Chef Arafat, der noch während der Bodenoffensive der Alliierten dem irakischen Diktator treue Schwüre zukommen ließ. Jetzt aber wächst die Kritik innerhalb der PLO an dem wendigen Führer. Rolf Tophofen vom Bonner Institut für Terrorismusforschung analysiert die Lage der im politischen Abseits stehenden PLO. Die Niederlage des irakischen Diktators Saddam Hussein war auch ein politisches Desaster für PLO-Chef Yasser Arafat. Wieder einmal hatte der als gewiefter Taktiker gerühmte Arafat durch seine bedingungslose Unterstützung Saddam Hussein die falsche Karte gespielt. Im jetzt einsetzenden politischen Pokerspiel in Nahost hat die PLO kaum noch Trümpfe. Reaktion regt sich auch innerhalb der Dachorganisation der Palästinenser erster Widerstand. Die Kritik an Yasser Arafat wächst. Er habe, so die Kritiker, die Interessen des palästinensischen Volkes verkauft. Der PLO-Führer hat nicht erkannt, dass Saddam Husseins verbale Kraftakte für die Palästinenser im Grunde nur hohle Phrasen darstellten, um die Palästina-Frage für sein eigenes Machtkalkül zu benutzen. Kritische Stimmen gegen die Spitze der PLO und einen weiteren Führungsanspruch Arafat kommen unter anderem von Said Kamal. Kamal ist PLO-Vertreter in Kairo. Er hat inzwischen Kontakte mit Mitgliedern aus dem Exekutivkomitee der PLO aufgenommen, die ebenfalls auf kritische Distanz zu Arafats pro-irakischem Kurs gegangen sind. Alle diese Kritiker sind sich einig. Arafat muss weg an der Spitze der PLO. Denn die Chancen der Palästinenser sind mit der militärischen Katastrophe Saddam Husseins auf den Nullpunkt gesunken. Ihre Zukunft ist ungewiss. Die USA haben vorerst die PLO und ihre Führung von der Agenda künftiger Verhandlungen gestrichen. Für Israel war und ist jetzt erst recht die PLO kein Verhandlungspartner. Belastend für die PLO und ihre Führung kommt noch die Politik der Palästinenser im besetzten Kuwait hinzu. Wie westliche und israelische Nachrichtendienste wissen, drangen nach dem Einmarsch Saddam Husseins in das Scheichtum zwischen 150.000 und 200.000 Palästinenser nach Kuwait ein. Viele von ihnen dienten der Soldateska Saddam Husseins als willige Hilfstruppen und Kollaborateure. Sie bespitzelten die Kuwaitis, denunzierten und spielten den irakischen Truppen unter anderem Listen zu, nach denen diese dann einzelne Geiseln nahmen und sie in den Irak verschleppten. Diese Politik der Palästinenser wird man in Kuwait und in vielen Ländern der arabischen Welt nicht so schnell vergessen. Nach der Niederlage Saddam Husseins in Kuwait flohen dann auch zahlreiche Palästinenser gemeinsam mit den irakischen Truppen vor der anrückenden Front der Alliierten. Diese Praktiken werden das Image der PLO in Zukunft weiter belasten. Mit der gegenwärtigen PLO-Führung ist künftig kein Staat um Palästina mehr zu machen. Zum Kreis der jetzt sich gegen Arafat formierenden Kritiker soll auch Farouk Kaddoumi gehören. Er gilt als designierter Außenminister eines künftigen Staates Palästina. Kaddoumi hat darüber hinaus aber auch noch andere Absichten. Nun zu den Auseinandersetzungen im Irak. Die irakischen Rebellen treiben Saddam Hussein offenbar in die Enge, aber sie stoßen auch auf erheblichen Widerstand der republikanischen Garden. Nach Aussagen von US-Verteidigungsminister Cheney sind die Vereinigten Staaten aber offenbar nicht bereit, sich einzumischen. Sie behalten sich jedoch vor, den Rückzug der US-Streitkräfte aus dem Südirak zu verzögern. Über die aktuelle Situation nun ein Bericht von Ali Sadr Sadeh. Während die Lage in der südirakischen Hafenstadt Basra noch verworren ist, breiten sich die Unruhen im Irak über das ganze Land aus. Die schiitische Opposition hatte heute gemeldet, ein Angriff der republikanischen Garde in Basra gegen die Bevölkerung sei erfolgreich abgewehrt worden. Die zweitgrößte Stadt befände sich weiterhin in der Hand der rebellierenden Bevölkerung. Dagegen behauptet die Regierung in Bagdad, Saddams treue Einheiten hätten bereits die Kontrolle über Basra übernommen. Doch die alliierten Streitkräfte wollen immer noch einen chaotischen Zustand und Panzereinsatz gegen die Bevölkerung in dieser Stadt wahrnehmen, wo an diesem Wochenende das Stadtgefängnis gestürmt wurde und etwa 4.000 Gefangenen freikamen. Doch für Saddam Hussein ist offenbar nicht nur allein die Stadt Basra das Problem. Auch in Karbala und Najaf, zwei wichtige heilige Städte der Schiiten, ebenso wie in den Städten Nasiriyah, Al-Emara und Al-Qut, sollen nach Angaben der Opposition der Widerstand ein solches Ausmaß angenommen haben, dass bereits die Funktionäre der herrschenden Baas-Partei viele dieser Städte fluchtartig verlassen mussten. An den Häusernwänden dieser Städte sollen Anti-Saddam-Parolen zu lesen sein, was angesichts der uneingeschränkten Macht der berüchtigten Geheimdienste Iraks schon als bemerkenswertes Zeichen des Machtverfalls bewertet werden kann. Wenn die Meldungen, wonach die Armeeeinheiten zu den Aufständischen übergelaufen und die rebellierende Bevölkerung im Besitz von Waffen gekommen sein sollten, wenn diese Meldungen der Realität entsprechen sollten, dann steht das Reich Saddams vor einer bürgerkriegsähnlichen Situation. Zumal offenbar sich die kampferprobten Kurden im Norden des Landes erhoben und nach vorliegenden Meldungen die Stadt Soleimaniyah bereits unter ihre Kontrolle genommen haben. Saddam kann sich anscheinend nur auf den Rest der republikanischen Garde stützen, die aufgrund ihrer langjährigen Privilegien immer noch treu zum Diktator stehen. Doch die Lage wird sich für Saddam Hussein noch verschlechtern, wenn die Kriegsgefangenen von der Front zurückkehren und über die Diskrepanz zwischen den martialischen Tönen Saddams und der beschämenden Realität auf dem Schlachtfeld berichten. Inzwischen ist Sadun Hamadi, der Vizepremier Saddam Husseins, überraschend in Teheran eingetroffen, um, wie es offiziell heißt, eine Botschaft Saddams dem iranischen Präsidenten Rafsanjani zu übergeben. Doch die Unterstützung Teherans für die schiitische Opposition... ...die Feinunze auf und ging bei 366,30 Dollar aus dem Markt. Zwei Gerüchte stärkten am Devisenmarkt den Dollar. Eines über den bevorstehenden Rücktritt des sowjetischen Staatschefs Gorbatschow und das andere über massive Dollarkäufe des Südostasienstaates Malaysia. Der Ministerpräsident will sich bei seinen Soldaten bedanken, wie man hört, aber sicherlich schadet es auch seinem Ansehen zu Hause nicht, wenn er sich da zeigt. John Major ist bei Margaret Thatcher in die Schule gegangen. Ja, das ist sicherlich richtig, dass er sich, er war ja gerade in Moskau, jetzt Kuwait, er wird in Kürze mit Präsident Bush zusammentreffen, also John Major präsentiert sich als Weltpolitiker, der auf der Weltbühne präsent ist und eine wichtige Rolle spielt. Und natürlich passt es gut in dieses Konzept, der erste ausländische Regierungschef zu sein, der das befreite Kuwait besucht. Der Besuch wurde bis zuletzt geheim gehalten aus Sicherheitsgründen. Die Entscheidung ist womöglich erst in Moskau gefallen. Zum Zweck dieses Besuchs sagt man in Downing Street, es gelte vor allem den britischen Truppen den Dank der Regierung abzustatten, ihnen zu sagen, welche großartige Leistung sie vollbracht haben. Aber es geht bei diesem Besuch auch darum, festzustellen, wie groß das Ausmaß der Kriegs- und Umweltverwüstungen in Kuwait ist. Man kann vermuten, dass dem britischen Regierungschef dabei auch die Interessen der eigenen Industrie am Wiederaufbau teilzuhaben am Herzen liegen. Britische Unternehmen hatten bereits die Sorge, bei der Vergabe von Aufträgen zu kurz zu kommen. Was den politischen Zweck angeht, so kann man auch darüber im Augenblick nur spekulieren. John Major hat ja aus Moskau eine recht interessante Nachricht mit an den Golf gebracht, nämlich dass die Sowjetunion auch weiterhin zur Kooperation in Sachen Golfregion, in Sachen Nahost bereit ist. John Major wird vermutlich auch mit Angehörigen der königlichen Familie zu treffen. Allerdings der Emir hat sich bisher ja noch nicht dazu durchringen können, in seine Heimat zurückzukehren. Margarete Limberg, wie man hört, wollen ja wohl demnächst sich auch andere Reisende aus London auf den Weg nach Kuwait machen. London ist Zufluchtsort der kuwaitischen Opposition. Aber kann die denn so ohne weiteres dahin reisen? Ja, das ist eine. Die Frage ist vor allen Dingen, ob sie es wagt, dorthin zu reisen. Denn gerade in oppositionellen Kreisen hier in London, aber nicht nur hier, sie sind ja auch in anderen Teilen der Welt, bezweifelt man das Demokratieversprechen der Herrscherfamilie doch in erheblichem Maße. Man befürchtet, dass vor allem auch die Verhängung des Kriegsrechts eher dazu dienen soll, die Dominanz der Herrscherfamilie zu zementieren, als lediglich für Ruhe und Ordnung zu sorgen. Die Oppositionellen glauben inzwischen viele Indizien dafür zu haben, dass der Emir und seine Verwandten mit Demokratie nicht viel im Sinn haben. Skepsis und Misstrauen haben in der letzten Woche neue Nahrung erhalten durch den Mordanschlag auf einen prominenten oppositionellen Rechtsanwalt in Kuwait. Der hat diesen Anschlag schwer verletzt, querschnittgelähmt, überstanden. Und gegenüber dem amerikanischen Fernsehen hat jetzt der Vorsitzende der Gulf Bank, Abdul Aziz Sultan, behauptet, die Herrscherfamilie heure Todeskommandos an, die Jagd auf politische Gegner in aller Welt machen sollten. Es gäbe insgesamt 3.000 bis 10.000 solcher Milizen. Abgesehen von dem Misstrauen, mit dem man dem Demokratieversprechen begegnet, herrscht natürlich auch große Sorge über den Zustand politischer Anarchie und Gewalt, der im Augenblick in Kuwait zu herrschen scheint. Man ist vor allem auch beunruhigt über Berichte, die von einer drohenden Hexenjagd auf Palästinenser sprechen, die ja immerhin ein Drittel der kuwaitischen Bevölkerung ausmachen und die jetzt offensichtlich ganz pauschal als Kollaborateure denunziert und drangsaliert werden. Wäre das nicht auch eine denkbare Aufgabe und dankbare dazu für die britische Regierung, sich in Sachen Demokratie in Kuwait zu aktivieren? Ich denke ganz bestimmt, dass dies ein Thema sein wird. Wie gesagt, der Emir selbst ist ja noch nicht wieder in seine Heimat zurückgekehrt, aber dieses Thema, diese Berichte aus Kuwait müssen natürlich die Alliierten ganz besonders beunruhigen, die ja angetreten sind, die Kuwait zu befreien. Und wenn der Befreiung nichts anderes folgt als die Zementierung einer autoritären Herrschaft, das kann ja eigentlich den Alliierten, deren Truppen ihr Leben für Kuwait eingesetzt haben, daran kann denen eigentlich nicht gelegen sein. Margarete Limberg aus London. Die Reise des britischen Premiers Major nach Kuwait könnte den Eindruck erwecken, als sei der Friede wirklich wieder zu Hause in dieser Ecke der Welt. Aber die Nachrichten aus dem Irak sprechen dagegen. Im Süden wie im Norden des Landes wird geschossen. Wer da im Einzelnen gegen die Truppen Bagdads kämpft, ist nicht so recht zu durchschauen. Sicher ist wohl nur, Saddam Husseins arabische Feinde formieren sich. Sind die Tage des Diktators gezählt? Wenn man amerikanischen Experten glauben mag, dann werden die Soldaten Saddam Husseins erst einmal die Oberhand behalten. Weitere Erkenntnisse von Ali Sadr Sadeh. In Damaskus haben die Außenminister Ägyptens, Syriens sowie der 6 im Golfkooperationsrat zusammengeschlossenen arabischen Anrainerstaaten des Persischen Golfs eine Erklärung verabschiedet, die den Aufbau einer arabischen Friedensstreitmacht vorsieht. Die Friedenstruppe soll die Sicherheit in der Golfregion wahren und wird vor allem aus ägyptischen und syrischen Einheiten bestehen. Die sogenannte Damaskus-Erklärung spricht darüber hinaus von wirtschaftlicher und politischer Zusammenarbeit der 8 Länder, die sich in der Golfkrise gegen das irakische Regime unter Saddam Hussein gestellt haben. Für die Bereitstellung ihrer Truppen sollen Ägypten und Syrien von den ölexportierenden Golfstaaten an ihrer Spitze Saudi-Arabien und Kuwait mit Millionen von Petrodollars belohnt werden. Die Erklärung von Damaskus soll nach dem Willen der Signatarstaaten die Grundlage für eine tragfähige Nachkriegsordnung am Persischen Golf liefern, welche von den Ländern der arabischen Welt selbst getragen wird, um die Präsenz westlicher, insbesondere amerikanischer und britischer Streitkräfte in der Region überflüssig zu machen. Der Hinweis, dass die Zusammenarbeit innerhalb dieser Koalition aus 8 Ländern gegen niemanden gerichtet sei, bezieht sich wohl auf den Iran, der den Anspruch erhebt, bei der Gestaltung eines regionalen Sicherheitssystems ein bestimmendes Wort mitzureden. Nahziel der arabischen Friedensstreitmacht ist es, künftig Übergriffe wie den irakischen Überfall auf Kuwait auszuschließen. Eine Nachkriegsordnung allerdings, die den Irak nicht mit einbezieht, wird auf Dauer keinen Bestand haben können. Denn der Irak ist, vorausgesetzt, er bewahrt seine territoriale Einheit neben dem Iran, das wichtigste Land am Persischen Golf. Die Beteiligung Bagdads aber soll erst erwogen werden, wenn Saddam Hussein nicht mehr die Geschicke des Irak lenkt. Nach Angaben aus alliierten Militärkreisen in Saudi-Arabien scheint Saddam Hussein gegen die Aufständischen im Süden des Irak Boden gut zu machen. Zwar hat sich die von schiitisch-fundamentalistischen Kräften beeinflusste Rebellion auf wenigstens ein Dutzend Städte ausgedehnt, aber regimetreuen Einheiten der republikanischen Garden ist es anscheinend gelungen, die Kontrolle über Basra zurückzugewinnen. Basra liegt nahe der Grenze zum Iran am Shatt el-Arab, dem Zusammenfluss von Euphrat und Tigris, und ist nach Bagdad die zweitgrößte Stadt des Irak. Saddam Hussein hat schwer bewaffnete Verbände aus dem Norden in das aufständische Gebiet entsandt und die ihm treu ergebenen Garden sind offenbar den schlecht organisierten und weitgehend nur mit leichten Waffen ausgestatteten Rebellen militärisch überlegen. Der irakische UNO-Botschafter Al-Anbari hat erklärt, die irakische Militärführung habe die Situation in Basra in der Hand und aufgrund dessen sei er optimistisch, dass die 25 im Südirak vermissten ausländischen Journalisten bald gefunden und nach Hause geschickt werden könnten. Sie haben es sicher gemerkt, meine Damen und Herren, dieser Beitrag spielte woanders, nämlich in Damaskus. Marcel Pott berichtete über die Entscheidung der Anti-Irak-Koalition, eine Art Friedenstruppe zu gründen. Aber jetzt zu dem angekündigten Beitrag von Ali Sadr Sadeh über die arabischen Gegner Husseins, die sich im südlichen Irak und in Iran versammeln. Er hat nie einen selbstständigen Untertan neben sich geduldet. Seit 1979, seitdem Saddam Hussein in Bagdad die Macht übernommen hat, hat er systematisch alle eigenständigen Personen innerhalb der irakischen Führung eliminiert. Nur die eigenen Familienmitglieder und seine Vertrauten aus seiner Heimatstadt Takrit konnten in den letzten Jahren aufsteigen. Die Schiiten, die 50% der irakischen Bevölkerung ausmachen, hatten während seiner Herrschaftszeit ebenso zu leiden, wie die Kurden, gegen sie Saddam Hussein sogar Giftgas einsetzte. Viele Führer dieser schiitischen und kurdischen Opposition kamen in den Kerkern des irakischen Diktators unter bestialischen Folterungen ums Leben. Denjenigen, die sich retten können, blieb keinen anderen Ausweg als der des Exils in die Nachbarstaaten Syrien, Iran und Saudi-Arabien. Je mehr aber Saddam Hussein seine Herrschaft im Inneren etablierte, umso zerfahrener wurden die Exilorganisationen. Derzeit gibt es 17 Oppositionsgruppen, deren Spektrum von schiitischen Fundamentalisten bis zu Kommunisten reichen. Ende vergangenen Jahres kamen sie in Damaskus zusammen, um eine Gegenregierung zu bilden, doch viel Erfolg hatten sie nicht. Ihr gemeinsamer Nenner war und ist die Gegnerschaft zu Saddam Hussein. Hinzu kommt, dass die Gastgeber dieser Oppositionsgruppen, also Iran, Syrien und Saudi-Arabien, bezüglich der Macht in Bagdad unterschiedliche Ziele verfolgen. Die saudische Regierung, die derzeit in Riad alte irakische Generäle und Nationalisten beherbergt, wünscht sich, dass die derzeitige Regierung in Bagdad an der Macht bleibt, allerdings ohne die Person Saddam. Syrien sieht gerne die Dissidenten der Baas-Partei an der Spitze der künftigen irakischen Führung. Und was der dritte Nachbar Iran erreichen will, ist nicht schwer zu erraten. Also eine Regierung der Schiiten oder zumindest ein Regime, das ideologisch und außenpolitisch gemeinsam mit Teheran an einem Strang zieht. Doch das Problem der Kurden, die den wichtigen Teil der irakischen Opposition stellen, ist für alle Nachbarstaaten das sensibelste Problem. Denn neben Irak haben Syrien, Iran und die Türkei auch ihre Kurden, die sie unterdrücken. Die irakische Oppositionsgruppen wollen sich jedenfalls Ende dieser Woche in Libanon wieder einmal treffen, um endlich eine Alternativregierung zu Saddam ins Leben zu rufen. Sieht die innenpolitische Situation im Land des geschlagenen Kuwait-Aggressors Saddam Hussein heute darstellte, hat Marcel Pott im jordanischen Amman für uns zusammengefasst. Und von besonderem Interesse waren für ihn und auch für uns zunächst alle Informationen über die Aufstände in den Grenzgebieten des Irak. Hier die Einzelheiten. Saddam Hussein scheint gegen die Aufständischen im Südirak die Oberhand zu gewinnen. Nach Angaben amerikanischer Militärs in Riad ist es regimetreuen Einheiten der republikanischen Garden offenbar gelungen, die Kontrolle über Basra wie auch andere Städte zurückzugewinnen. Ein kuwaitischer Oberst, der mit Hilfe der Rebellen aus dem Gefängnis in Basra entweichen konnte und inzwischen in Kuwait eingetroffen ist, berichtete, dass die Rebellen am letzten Samstag die zweitgrößte Stadt des Irak für einige Stunden vollends in ihre Gewalt bringen konnten. Oberst Matar betonte, dass die Rebellion von Beginn an zum Scheitern verurteilt war. Denn die Rebellen seien nur leicht bewaffnet und den Panzern der Gardisten heillos unterlegen gewesen. Da die Soldaten der regulären irakischen Armee aus Furcht vor der brutalen Strafgewalt von Saddam Hussein nicht in die Kämpfe eingegriffen hätten, habe sich das Blatt relativ schnell zu Ungunsten der Rebellen gewendet, die in ihrer Mehrheit Anhänger schiitisch-fundamentalistischer Organisationen seien. Saddam Hussein, dessen Machtvollkommenheit in Bagdad nicht beeinträchtigt zu sein scheint, hat in Verbindung mit den Unruhen seinen Innenminister entlassen und an dessen Stelle einen Vetter gesetzt, der für seine rücksichtslose Brutalität im Umgang mit Aufständischen oder Oppositionellen bekannt ist. Der neue Innenminister Al-Majid ist von Saddam Hussein damit betraut worden, im Land Ruhe und Ordnung wiederherzustellen. Majid wird dafür verantwortlich gemacht, in der Kurdenstadt Halabscha 1988 durch bedenkenlosen Einsatz von Giftgas die damalige kurdische Rebellion niedergeschlagen zu haben. Unterdessen hat der bereits für Dienstag vorgesehene Gefangenenaustausch zwischen dem Irak und den Alliierten stattgefunden. 294 irakische Kriegsgefangene sind in Bagdad an Bord von zwei Rotkreuzflugzeugen eingetroffen und die 35...